Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat und für die unantastbaren Dinge ist Wiedervergeltung. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann geht auch ihr in gleichem Maß gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist.